surface looks so tidy now. Filtered illusions, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. I know, your house is full of the chance to be a Calabria, but you've seen no place for anyone. I know, no, your house is empty because something happening right now, now. Because I fixed the holy funnels, yeah, and I use your riddle screen. Cannot keep it in those jars. Don't we see the paradox? We're losing, losing time. We're losing Leute, wir sind Leoniden aus Kiel. Wir freuen uns riesig, heute zu spielen. Wir freuen uns riesig, dass ihr alle schon da seid. Ist nämlich noch relativ früh. Ist noch nicht mal ganz halb acht. Mega geil. Da oben auch. Jamin, hast du es gesehen? Da oben komplett. Mega geil. Ja, viel Spaß. Es wird ein guter Abend, glaube ich. You. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Ihr habt doch bestimmt um 7:30 schon Lust, ein bisschen mitzusingen, oder? Bingo! Yeah. Leoniden. Live in der Columbia-Halle. Riesendank, Riesendank. Ja, Radio Fritz hat heute Geburtstag. Macht doch mal einen Applaus. Mega guter Sender. Wir haben übrigens auch jemanden im Team. Wir fahren ja nicht nur zu fünf durch die Gegend, der heute Geburtstag hat. Rate mal, wie der heißt. Genau, macht mal Applaus für Fritz. Der wird auch Fritz und 20. Okay, let's go. If you're feeling cold, it means that doors are open wide for you to walk through. Then get up on your feet. A better place is near. Don't give up. If you're feeling down, the stairs will. Your feet, a better place is near. Don't give up. Let the tired be guided. Let them hold each other sense until you're alone. And let the tired be guided. Let them hold each other sense until you're stars. We get up on our feet. A better place is near. Don't give up. Come on. Let the tired be guided. Let them hold each other's sense until you're alone. Let the tired be guided. Let them hold each other's sense until you're alone. And I am there for your deliverance. Deliverance. Ja, Leute, geil. Schön, sehr, sehr schön. Wir spielen übrigens, wir gehen wieder auf Tour, aber erst im Herbst, am 8.11. Da spielen wir in Berlin, im Lido. Da könnt ihr euch sofort Karten für kaufen. Ja, wir haben noch zwei Songs. You know you got a future. You know you're gonna get some. If something feels like home, no, you don't care. Do you hear the people whispering? Are you even listening? I don't know. Come on. I got a situation. I'm living in a place that fucks me up. A bunch of wrong decisions, yeah. I got a situation. I'm living in a place that fucks me up. A bunch of wrong decisions, yeah. Can you get up here? Can you get up here? I was tired there. I feel lonely here. But I guess that's right. Vorbei. Wir bauen kurz ab, rennen dann völlig verschwitzt hin. Dann trinken wir ein Bier oder eine Apfelschorle oder so. Cool, dass ihr da wart. bis zum 8.11. Wir sind Leoniden aus Kiel. For your sisters, cover up the pictures. You know, we cover all the blisters and we're staring at the distance. This is for your sisters, covering the pictures. You know, we cover all the blisters, staring at the distance. And Vielen Dank.